Ich muss das tun. Ich will jetzt Haare abrasieren. Da ist das Haus von Klaus. Da komme ich jetzt gleich mal rein. Ich bin allein zu Hause. Ich habe Angst im Dunkeln. Ich bin ein armer Klaus. Ich komme näher. Ich komme näher. Ich komme näher. Ich komme näher. Was willst du von mir? Du, das da, was du da hast, deine Haare, die da sind, was da ist, da, da ist muss. Das da muss, was du musst, das was ist muss. Wohin muss das, du bist, womit sonst dann? Dann, wenn, wann, dann, denn, dann, wenn, dann, dann, Mann. Mann, Frau, Kind, wenn, Frau, Mann, Kind, dann, wenn, dann. Ich will deine Haare, Klaus, denn sonst schlägt mein Meister mich in zwei. Ich springe aus dem Fenster raus und ich heiße Klaus.